Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Erste Anruferin heute Nacht hier bei mir in der Telefon-Talkshow ist Marina. Marina ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marina, weswegen hast du angerufen? Meine Tochter ist tot. Seit wann? Heute vor 8 Wochen. Sie war 70. Was ist passiert? Sie hatte ein Aneurysma vom Säuglingsalter an und niemand wusste das. Marita, wiederhol es bitte nochmal, ich habe es nicht verstanden. Sie hatte ein Aneurysma im Gehirn und niemand hat das gewusst. Also so eine Art Tumor im Gehirn? Ja, ein Blutgerinnsel. Ja. Und wie hat sich dieses Blutgerinnsel dann bemerkbar gemacht? Ging das ganz schnell oder war sie noch länger in Behandlung? Nein, sie ist innerhalb von 27 Stunden gestorben. Im Alter von 17 Jahren? Ja. Wie hat sie es gemerkt? Wurde ihr plötzlich... Sie war bei Bekannten gewesen und ist dort mitten im Satz ins Koma gefallen. Mitten im Satz? Ja. Sie konnte den Satz nicht mehr zu Ende sprechen und man hat sie nochmal reanimiert. Mhm. Hat sie dann ins Krankenhaus gebracht und dann bin ich hingefahren. Ist abends passiert und ich war gegen 23 Uhr bei ihr und als ich sie gesehen habe, wusste ich eigentlich, sie stirbt. Dann bist du lange bei ihr geblieben? Die Ärzte haben mich bis nachts um 1:30 nochmal bei ihr lassen und mein Mann, der war auf Dienstreise und haben gesagt, ich soll nochmal nach Hause fahren und meinen Mann informieren und dann würden sie mich anrufen. Mhm. Und in der Nacht kam noch eine Freundin zu mir. Ja. Und wir haben dann gesessen und geredet und von morgens um 4:30 habe ich dann gesagt, dass in dem Moment ist was ganz Schlimmes passiert und da klingelt dann auch schon das Telefon vom Krankenhaus und... Das hast du gemerkt, dass irgendwas geschehen ist? Ich habe sie gespürt. Und da haben sie gesagt, sie müssten sie sofort operieren, sonst stirbt sie gleich. Mhm. Und da habe ich dann telefonisch die Einwilligung zugegeben und bin wieder eingefahren ins Krankenhaus mit meiner Freundin zusammen. In der Früh? Früh morgens um 5 war ich dann wieder da und um 6:30 durfte ich schon wieder zu ihr und da haben sie gesagt, sie haben zwar nochmal geguckt, aber sie können nichts mehr machen. Und also ist es gar nicht zu der Operation gekommen? Sie haben doch, sie haben aufgemacht und haben wieder zugemacht. Und das Schlimme ist, meine Tochter hat das letzte Jahr nicht mehr bei mir gelebt. Ist sie dann in den nächsten Stunden, als du morgens dann um 5:30 da warst, ist sie dann verstorben auch? Nein, mein Mann kam dann und wir waren dann die ganze Zeit bei ihr. Mhm. Und am 8. Dezember um 0:25 haben wir die Maschinen abstellen lassen. Das war dann einen Tag später quasi, einen guten Tag später. Die ist nicht mehr zum Bewusstsein gekommen, gar nichts mehr. Sie war am 10. Dezember mittags um 14:35 hirntot gewesen. Und sie hat keinerlei Beschwerden vorher gehabt? Nee. Keine Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, gar nichts? Nee. Wie habt ihr das denn hinterher genau erfahren, was sie hatte? Ist sie obduziert worden? Die Ärzte haben es mir gesagt, das haben sie bei der Operation festgestellt, dass sie das Aneurysma wohl schon vom Säuglingsalter an hatte und dass es froh sein kann, dass sie so lange im Prinzip gelebt hat, weil muss wohl sehr groß gewesen sein und demzufolge hat. Aber das Leben ist nicht fair. Du hast gerade gesagt, dass deine Tochter das letzte Jahr nicht bei dir gewohnt hat. Nee. Wie kam das? ich habe schon ewig keinen Kontakt mit meinen Eltern. Wir hatten noch nie einen guten Kontakt zusammen gehabt. Mhm. Und Anna, so hieß meine Tochter, war das erste Enkelkind und sie war 17, sie wollte ihren eigenen Weg gehen und meine Eltern haben sie finanziell monatlich mit einer riesen Summe unterstützt, nur dass sie nicht wieder zurückgeht. Deine Eltern haben sie quasi weggekauft von dir? Mhm. Kann man das so sagen? Ja. Hast du denn in dem letzten Jahr zumindest Kontakt zu ihr? Doch, wir hatten Kontakt. Sie hat in einer Außenwohngruppe gewohnt und wir hatten regelmäßig Gespräche gehabt. Wir haben uns mal so getroffen, aber es ging nicht. Dafür habe ich Anna viel zu viel geliebt und Anna hat, um den Großeltern eben wohl zu tun, so schlecht auch geredet über mich das letzte Jahr. Wir waren bis zum 23. Juni 99 waren wir die Vorzeigefamilie. Jeder kannte uns nur, dass wir immer gesagt, das verging einen Tag bei uns zu Hause, wo nicht gesagt haben, dass wir uns lieb haben gegenseitig. Und wie ist das denn dann eigentlich so gekippt, dass die Großeltern plötzlich so sich so entwickelt haben? Und ich hatte noch nie einen guten Kontakt, ja. Noch nie. Wenn du dieses jetzt alles zusammen siehst, machst du dir auch noch Vorwürfe, dass du sie... brauchst du auch nicht. Also nach dem, was du gerade erzählt hast, bist du nun wirklich nicht schuld daran, sondern wirklich die Großeltern. Ich habe am letzten Dienstag, im Oktober letztes Jahr, mit ihr habe ich sie angerufen in der Wohngruppe und habe ihr gesagt, dass wir sie wahnsinnig lieb haben und dass sie zurückkommen kann, egal zu welcher Zeit und so. Und wir haben lange miteinander telefoniert und sie hat auch geweint und ich habe geweint, weil ich habe sie immer geliebt und ich werde sie auch immer lieben. War Anna dein einziges Kind? Ja. Ja. Ja. Hast du jetzt Kontakt mit den Großeltern? Nein, meine Mutter hat mich am Grab gefragt, warum ich da nicht liege. Mein Gott, mein Gott. Deine Mutter hat das zu dir gemacht? Mein Vater ist nicht zur Beerdigung gekommen, weil er gesagt hat, ich hätte Anna umgebracht und er würde mich totschlagen. Was sind denn das für Eltern, die du hast? Das ist ja unglaublich. Das sind keine Eltern. Das ist ja unglaublich. Das ist ein so ungeheurer Schmerz, der euch allen dann zugefügt wurde durch das Schicksal. Und dann sich gegenseitig auch noch so zu verletzen, das ist ja unglaublich. Wir wollten einfach an diesem Tag nur fair zu Anna sein. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Mann überlegt, ob wir sie in Ruhe alleine begraben. Und da habe ich gesagt, nee, jeder soll Abschied nehmen können von ihr. Und wir hatten zum Glück in Ruhe schon vorher mit ihr Abschied gemacht. Wir haben sie ja im Krankenhaus die ganze Zeit gehabt und da den Frieden geschlossen. Und waren die Großeltern im Krankenhaus auch noch? Nein. Das nicht. Nee. Und was für böse Menschen das sind. Die können nicht anders. Mein Vater trinkt, würde das aber immer abstreiten, dass er trinkt. Und meine Mutter ist jemand, die nur auf Profit aus ist. Marina, wie nimmt das denn dein Mann auf? Wie nimmt dein Mann den wir Tod? Wir sind beide fertig. Wir sind jeden Tag bei ihr. Und alle, die vorher sie ferngehalten haben von ihr, die sie angeblich so geliebt haben, da es geht niemand zum Grab. Niemand geht dahin. Du bist jeden Tag beim Grab. Jeden Tag, wenn man auch genauso. Wir sind ständig da. Wenn du vor dem Grab stehst, sprichst du mit ihr wirklich oder in Gedanken? Doch, ich spreche mit ihr. Ich spreche auch. Ich habe hier im Wohnzimmer super tolle Fotos vom letzten Jahr von ihr zu hängen. Und das ist so. Aber. Und du hast ja auch verziehen, dass sie in der letzten Zeit manchmal schlecht über euch gesprochen hat. Oder über dich gesprochen hat. Ich habe sie doch geliebt. Ja. Und sie ist ja auch instrumentalisiert worden von den Großeltern. Wer weiß, wie ich vielleicht damit, wenn ich Großeltern gehabt hätte, reagiert hätte oder das gemacht hätte, aber Anna war mein Leben. Mein Gott, Marina, als deine Mutter am Grab deiner Tochter gesagt hat, es wäre besser, du legst hier, Was hast du denn da gesagt? Gar nichts, ich bin einen Schritt zurückgetreten. Ich hatte das Glück, dass wir Freunde haben und die standen hinter uns. Und nur das hat mir Kraft gegeben, da zu stehen und das durchzustehen. Weil da waren so viele Menschen, es waren über 200 Menschen bei der Beerdigung gewesen. Und auch dieser Friseurland, wo sie dort gelebt hat, nicht gelebt hat, gearbeitet hat, da muss sie auch sehr schlecht über mich gesprochen haben. Mhm. Und die haben auch nicht kondoliert. Und zu Anfang hat mir das unheimlich wehgetan. Und da habe ich jetzt auch eine Karte hingeschrieben, dass ich mich im Prinzip bedanke, dass sie Anna die letzte Ehre erwiesen haben. Mhm. Aber dass ich nicht hoffe, dass jemand sich, wenn sie mal am Graben von mir liebten Menschen stehen, sich so verhält und nur einseitig sich anhört. Mhm. Denn ich habe Anna 16 Jahre lang gekannt oder 17 Jahre, das ist auch das letzte Jahr. Klar, ich habe sie 17 Jahre lang gekannt, aber ich hatte 16 Jahre mit ihr. Das Schlimme ist, finde ich, dass du, das Allerschlimmste ist natürlich, dass du dein Kind verloren hast. Aber dann diese ganzen Probleme rundherum, die sind ja nun zusätzlich auch noch belastend. Mit den Eltern, mit dem Arbeitgeber. Ach ja, der arbeitet, ich bin selbstständig und arbeite im Tennisclub. Und ich bin letztes Jahr hier erst rein und die Mitglieder wollen nicht, dass wir gehen. Und das war so schön gewesen. Wir haben die wirklich Liebe hier drin gemacht und gearbeitet. Und jetzt hat sich jemand eingekauft mit 50.000 Mark und muss ich gehen. Klar, der soziale Aspekt und aber. Marina, nur sind 8 Wochen vergangen. 8 Wochen, hast du gesagt, ne? Gerade. Ja. Ja. Wie gehst du mit deiner Trauer, mit diesem unglaublichen Schmerz um? Was machst du? Was machst du den ganzen Tag? Was machst du nachts? Es gibt Nächte, da kann ich überhaupt nicht schlafen. Aber ja, manchmal, auch wenn ich am Grab stehe, denke ich eigentlich immer, da ist Anna nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, im Prinzip müsste sie gleich klingeln und sie müsste da sein. Sie war 17. Mitten aus dem Leben raus. Von heute auf morgen und sie hat so viele Pläne gehabt und so viele Ziele gehabt. Und was war ihr größter Plan, ihr größter Wunsch? Sie hat eine Lehre gemacht als Friseurin und wollte dann immer als Visagistin weitermachen. Sie wollte so ein paar Jahre als Friseurin arbeiten und dann nachher weitermachen. So zur Visagistin. Kannst du mit deinem Mann über den Schmerz reden? Oder seid ihr so voller Schmerzen, dass ihr gar nicht mehr sprechen könnt? Wir reden schon, aber wir reden wenig. Ich mache auch eine Therapie, weil ich akut eingestuft worden bin. Die wollte mich erst in der Klinik bringen, aber da habe ich gesagt, ich möchte nicht weg. Ich kann nicht weg von meinem Mann. Das ist auch jetzt. Weißt du, Marina, ich weiß, ich habe ja nun oft hier in meiner Sendung solche schweren Schicksalsfälle gehört schon. Und habe daraus gelernt, was die Leute mir erzählt haben, dass es zwei ganz wichtige Dinge gibt. Erstmal die Einsicht, dass man als Außenstehender kann man nur sein tiefstes Beileid aussprechen. Wirklich helfen kann man nicht. Ja. Das weißt du. Ja. Das ist ein ungeheurer Schmerz, ein ungeheures Leid, das du allein verarbeiten musst. Aber das ist der zweite Punkt. Dass man nicht schweigen darf, dass man auch vielleicht nicht nur mit den engsten Angehörigen zusammen sein darf, sprich jetzt in deinem Fall mit deinem Mann. Mir kommt eine Idee, denn deine Tochter war ja nun auch noch, sie war ja noch nicht erwachsen. Es gibt, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich sag's dir, es gibt eine Selbsthilfegruppe, die bundesweit in ganz Deutschland organisiert ist, von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Durch Tod, durch Unfall, auch durch ein Verbrecher. Ich würde dir raten, und wir können dir gerne behilflich sein, wir geben dir eine Telefonnummer, dass du mit diesen Leuten mal Kontakt aufnimmst. Weil du mit Menschen sprichst, die das Gleiche durchmachen oder durchgemacht haben, was du im Moment durchmachst. Die dich wirklich hundertprozentig verstehen können. Ja. Und du hast jemanden, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt und du nicht mehr weißt, was du tun sollst, kannst du ans Telefon gehen und anrufen. Das ist keine Rettung, aber es ist eine Hilfe erstmal. Ja klar, ich rede auch so über Anna, weil ich muss über Anna reden. Du musst reden, ja, du musst reden. Du musst reden, reden, reden. Weil das gibt so viele Schicksale und ich habe immer das Gefühl, wenn irgendwo Mist abgekippt wird, dass ich mit wen hin immer da stehe und hole bitte hier. Aber das kann nicht sein, das ist Ich verstehe nicht, warum das Leben so unfair ist. Das Leben ist unendlich ungerecht und unfair. Es trifft so oft die Menschen, die es nicht treffen dürfte. Und manch einer, der sich schlecht verhält im Leben, hat Glück und Glück und Glück. Aber so ist es leider. Ja. Marina, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt redest. Du kannst gerne mit dem Ferdinand auch noch weiter dich unterhalten. Aber der Ferdinand wird dir auch diese von mir gerade angesprochene Telefonnummer geben. Ja, gut. Ich kann dir von meiner Person, obwohl ich ein wildfremder Mensch für dich bin, wirklich aus ehrlichem, tiefem Herzen sagen, dass es mir ungeheuer leid tut, was dir widerfahren ist, was euch widerfahren ist. Es ist so bitter, was du beschrieben hast. Und jeder von uns kann nur erahnen, was für einen Schmerz du aushalten musst im Moment. Okay. Du legst mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wir haben jetzt den Sascha und Sascha ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Ja, mein und Sascha. Ja, ich hatte geklaut eine ganze Zeit lang. Geklaut? Ja, geklaut. Mhm. Mit zwei anderen Kumpels ein paar Monate lang in so einer großen Geschäftskette. Mhm. Was hast du da geklaut? Solche Konsolenspiele. Konsolenspiele? Ja, Playstation-Spiele und Dreamcast-Spiele für Nintendo und so. Ja, und nach 3-4 Monaten hatten wir uns dann aufgenommen auf Kamera und uns dann festgehalten in dem Laden. Mhm. Und auch so hier genommen und Wohnung durchsucht und so. Die Wohnung durchsucht sogar? Ja. Wohnst du? Wir dann auch die diskutiert haben oder so. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja, im Moment nicht. Welche Wohnung haben sie dann durchsucht? Unsere, also da, wo ich jetzt so, wo ich normalerweise wohne. Wo bei meiner Mutter. Ach so, ja, das meinte ich ja mit, also du wohnst bei deiner Mutter. Ja. Ja. Ja, und dann, als sie die Wohnung durchsucht haben, hatten die auch dann erst meine Mutter darüber informiert, was geschehen war. Davon wusste die vorher noch gar nichts. Mhm. Und dann meinte sie so zu mir, ja, gib mir den Wohnungsschlüssel, pack deine Sachen und verschwinde. Mhm. Ja, das habe ich dann auch getan gehabt. Die Polizei hat dazu auch nichts groß gesagt. Habe ich ihm Schlüssel gegeben, meine Sachen gepackt und bin erstmal zu meiner Freundin gegangen. Hatte da. Das war vor wie vielen Wochen? Am 12.01. war das. Wann? Am 12.01. In diesem Jahr. Oh, wir haben eine ganz schlechte Leitung. Ich höre dich jetzt gar nicht im Moment. Also, ja, ich telefoniere über Handy. Ja, das höre ich schon. Also am 12.01. war das, dass deine Mama dich rausgeschmissen hat, weil du geklaut hast. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich erstmal eine Freundin geschlafen. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Kumpel am nächsten Tag gegangen, weil die Eltern von meiner Freundin dann mich nicht da behalten konnten. Mhm. Und dann konnte ich erstmal eine Zeit lang bei meinem Freund wohnen. Mhm. Die Mutter hat auch für mich Essen gemacht und alles Mögliche und versucht mir zu helfen. Ja. Ja, und dann habe ich noch Kontakt mit einer Freundin aus Münster gehabt. Mhm. Und die hat sie mir dann auch angeboten, dass ich zu ihr kommen kann. Bei ihr wohnen kann, in Münster, bis sich das alles geklärt hat, mit meiner Mutter. Wo wohnst du denn jetzt im Moment? In Münster, bei meiner Freundin von mir. In Münster noch? Mhm. Ja. Nur sind ja einige Wochen vergangen seit dem Vorfall. Ja. Hast du jetzt eine Anzeige am Hals? Ja. Die ganze Geschichte läuft, aber das dauert ja eine Weile, immer eh das in die Gänge kommt. Das läuft, ne? Wie viele Sachen hat man denn in der Wohnung deiner Mutter gefunden, Sachen, die du geklaut hast? Ein Spiel nur. Ein Spiel. Und man hat dich auf frischer Tat ertappt, ne? Ja. Ja. Jetzt, wie gesagt, sind einige Wochen vergangen. Hat deine Mutter denn in irgendeiner Weise versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen? Nee, das nicht. Ich war jetzt letztes Wochenende am Samstag, war ich mit ein paar Freunden hier aus Münster, bin ich dann nach Wilhelmshaven gefahren. Wo du herkommst? Mh. Ja, wo ich herkomme. Und dann saßen wir in McDonald's, als wir angekommen waren. Auf einmal kommt meine Mutter dann da rein. Und meint so, was ich hier machen würde, wo ich gewesen wäre. Wie, die kommt durch Zufall in dieses McDonald's-Lokal? Ja, ja, also da, wo ich gewohnt habe. Die ist mit meiner Schwester, ist hier durch die Stadt dann gelaufen, wollte einkaufen gehen. Also es war ein Zufall? Ja, also es war ein richtiger Zufall. Mhm. Und dann kam sie da rein, hat sie mich gefragt, wo ich gewesen wäre, was ich gemacht hätte und so. Mhm. Dann habe ich ihr erzählt, so, dass ich bei einer Freundin in Münster im Moment bin. Mhm. Und ob die vielleicht ein bisschen Geld für mich hätte, für Essen und so. Mhm. Weil ich hatte gar nichts, kein Geld und so. Hör mal, als deine Mutter dich da gesehen hat, ne? Mhm. Da waren ja auch schon 2-3 Wochen vergangen, ne? Dass du weg warst von zu Hause. Ja. Ne, kann man, ne, ich habe das mal so grob durchgerechnet. Das heißt, innerhalb dieser 2-3 Wochen hat deine Mutter sich um dich überhaupt nicht gekümmert. Die wusste nicht, wo du warst, was los ist. Gar nichts. Nee, gar nichts wusste sie. Und sie sieht dich dann durch Zufall ein erstes Mal wieder nach 3 Wochen und pfeift dich sofort an, wo du gewesen bist. Ja, die ist reingekommen und hat mich dann gefragt, wo ich gewesen wäre. Hat sie dir irgendwas gegeben? Hat sie dir Geld gegeben? Ja, ich hatte sie dann gefragt, ob sie ein bisschen Geld für mich hätte. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, jetzt im Moment hat sie kein Geld, sie wäre heute Abend um 8 zu Hause. Mhm. Dann hab ich zu ihr gesagt, ja, 8 ist schlecht, weil wir um 18.44 Uhr den Zug zurück wieder nehmen müssen, weil das der letzte wäre. Mhm. Dann hat sie gesagt, ja, dann versuche ich um 6, so gegen 6 zu Hause zu sein. Mhm. Und dann kannst du 30, 40 Mark bekommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay. Und vorher, davor, als ich das gesagt hatte, meinte ich noch zu ihr, wann sie zu Hause wäre, und dann meinte sie zu mir, ja, wenn du zu Hause bist, werde ich gar nicht zu Hause sein, damit kannst du rechnen. Ja. Also im Klartext, da ist nichts draus geworden aus den 30, 40 Mark. Doch. Das ja. Mhm. Das hatte ich sie davor gefragt, da meinte sie so, wenn du zu Hause bist, bin ich nicht zu Hause, damit kannst du auf jeden Fall rechnen. Achso, dann hat sie das Geld einfach hinterlegt, oder wie? Ja. Und wie bist du in die Wohnung gekommen? Du hast den Schlüssel noch nicht mehr gehabt. Ja, nee, den hatte ich. Dann eine Woche, nachdem ich rausgeschmissen wurde, hatte ich geklingelt, weil meine kleine Schwester war da, die kam gerade aus der Schule und ich wusste, dass meine Mutter nicht da ist. Mhm. Und da habe ich am Schlüsselkasten nachgeguckt, ob ein Schlüssel da drin hängt, dann habe ich mir den wieder mitgenommen. Ach so. Also dann kamst du dann an diesem besagten Tag in die Wohnung und da lagen 30, 40 Mark und deine Mutter war nicht da? Nee. Mhm. Und deine Mutter interessiert sich auch gar nicht dafür, wo du bist im Moment? Ja, das wohl weniger. Und hätte sie ja noch irgendwas gesagt, hat sich gemeldet oder so. Eben. Wie war denn dein Verhältnis vorher, bevor das hier alles passiert ist zu deiner Mutter? Ja, vorher ging so, wir hatten uns auch schon oft gestritten. Würdest du sagen, dass es so eher so ein normales Verhältnis war? Oder ja, aber auch schon ein bisschen, hat schon ein bisschen gekriselt, das Verhältnis. Weil sie hatte mich, auch Mitte letzten Jahres hat sie mich rausgeworfen, auch für 2 Monate war das, wo ich draußen war, und da hatte ich bei meiner Freundin die ganze Zeit gewohnt. So, Sascha, du bist 16 Jahre alt und jetzt muss ja was passieren. Du gehst jetzt auch nicht mehr in die Schule, in die du eigentlich gegangen bist, ne? Nee, auch nicht. Gar nicht. Du hängst jetzt völlig in der Luft, ne? Die ganze Zeit sitze ich hier rum. Du lebst in Münster, obwohl du aus Wilhelmshaven kommst und du bist noch Schüler. Ja. Ja. Und wie lange wirst du noch Schüler sein? Was hast du eigentlich für einen Plan? Ja, normalerweise würde ich jetzt nach diesem Jahr meine Schulpflicht beendet haben. Mhm. Normalerweise. Du hast aber keinen Abschluss bisher. Nee, ich bin auf eine berufsbildende Schule gegangen. Mhm. Nach der Hauptschule, wo ich meinen Abschluss nicht gekriegt hatte, weil ich auch die Schule geschwänzt hatte, wegen dem ganzen Stress mit meiner Mutter. So, also die Situation ist beschissen im Moment. Ja, ziemlich beschissen. Ja. Was denkst du denn selbst, wie das weitergeht? Du kannst ja jetzt nicht endlos in Münster rumhängen. Nee, ich will versuchen, mit meiner Mutter irgendwie zu reden, dass ich das mit dir wieder klären kann, weil ich vermisse meine ganzen Freunde dann, wir sind schlafen. Wobei ich dir auch sagen muss, dass ich dieses Verhalten von deiner Mutter unglaublich finde. Ja, nee, das hat auch von meiner meiner Freundin, die Mutter hat das auch gesagt und auch alle anderen. Also, dass die mit dir hart ins Gericht geht, was du gemacht hast, ist okay, aber dass sie dich so hängen lässt, so verhält man sich nicht als Elternteil, als Mutter. Ich würde gerne Folgendes auch vorschlagen, Sascha, dass du gleich mit meinem Psychologen redest. Mhm. Ich habe mal die Vermutung, ich weiß es nicht, dass das vielleicht nicht mehr einzurenken geht mit deiner Mutter und dass du da wieder wohnen kannst. Mhm. Dass du auf jeden Fall in gute Hände über das Jugendamt in deine Heimatstadt wiederkommst. Und dass du vielleicht... Das hatten wir auch schon alles, also beim letzten Mal, wo sie mich rausgeworfen hatte. Wir wollten mich in eine Pflegefamilie stecken und auf Pflegefamilie habe ich irgendwie keine Lust. Nee, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Es gibt für Leute in deinem Alter, so um 16, gibt es so betreute Wohngruppen. Das heißt, dass du vielleicht eine eigene kleine Wohnung hast oder ein Zimmer in einer WG. Ja, mit mehreren zusammen, ne? Irgend sowas, ja. Darum muss ich einfach gekümmert werden, dass du auch wieder in die Schule kommst und eben auch zu deinen alten Freunden. Mhm. Und da werden wir dir gerne ein bisschen behilflich, das heißt mit einem Psychologe gleich, wie du das anstellst und wo du da telefonieren musst und sowas. Das ist ja alles kompliziert. Mhm. Leg bitte auf und der Ferdinand, so heißt mein Psychologe, ruft dich gleich nochmal an. Ja, ist okay. Ja, alles Gute, mein Lieber. Ja, dann darf ich noch jemanden grüßen kurz? Okay. Ja, aber dann grüße ich alle meine Freunde aus Wilhelmshaven und Johnny und Janine aus Münster. Okay, Sascha, alles Gute dir von Herzen. Ja, dir auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Guido. 27 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Guido. Mein Thema ist Gerüche. Ach, Gerüche, das hatten wir nun auch kürzlich hier bei uns. Ja, genau. Ich habe das gehört und da habe ich gedacht, Mensch, da musst du unbedingt mal anrufen. Mhm. Ich habe in 95 ein altes Haus gekauft. Mhm. Ein altes Haus? Mhm. Mhm. Ja, also das ist irgendwie ein Riesenabenteuer. ein altes Haus zu kaufen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also in diesem alten Haus stand eine Gefriertruhe. Ja. Die stand seit 89 gefüllt, ohne Strom, in einem Raum. Wir ahnen Schlimmes. Ja, ganz genau. Seit 1985? Nee, in 89. 89, gefüllt, ohne Strom. Ganz genau, ganz genau. Und 6 Jahre also. Ja. Was bitte war in dieser Gefriertruhe? Angefangen hat es damit, ein Freund von mir hat gesagt, ja, er hat sich ein Haus angeguckt und da ist eine Gefriertruhe drin und da ist allen schlecht geworden, wie die Frau die aufgemacht hat und also das war ja so eklig. Und da denke ich, das, weil ich auch neugierig bin, habe ich gedacht, das musst du dir einfach angucken. Mhm. Und ja, habe mir das Haus angeguckt. Ich muss dazu sagen, es war sehr, sehr billig. Das hat 40.000 Mark nur gekostet. Ein sehr billiges Haus, ja. Ja, aber das war auch, also der Preis und Preis-Leistungs-Verhältnis war in Ordnung. Ja, das hast du dann in deinen jungen Jahren, du warst ja dann noch, wie heute erst 27 bist du, hast du gesagt, kaufe ich das Haus? Mit 22 habe ich das gekauft. Mhm. Ja, die Gefriertruhe. Wir haben die irgendwann dann beim Besichtigen aufgemacht und sind dann alle raus und oh, alle haben gewürgt und allen war schlecht und wir haben sie dann stehen lassen und ja, nachdem ich das Haus dann gekauft hatte, wollten wir die Gefriertruhe irgendwann rausbringen. Mhm. Jetzt haben wir überlegt, was machen wir damit. Mein Vater, der hat gesagt, oh, das ist kein Problem, da mache ich mein Handtuch um den Mund, nasses, das, dann hole ich das da raus, das ist überhaupt kein Thema. Ja, der hat das dann gemacht und der kam dann nach einer halben Minute raus, würgend und hat dann erstmal da fast hingereiert. Die stand im Keller, ne, sagst du? Ja, nicht im Keller, sondern die Garage, da ist nebendran noch so ein Räumchen gewesen. Und da stand die drin. Und ihr habt sie ja einmal kurz aufgemacht, ne? Ja, ganz genau. Was habt ihr denn da gesehen, wenn da 6 Jahre kein Strom drin war? Da konnte keiner reingucken. Du hast die aufgemacht und der wurde sofort schlecht und du musstest einfach nur raus. Und aber man hat doch den ersten Eindruck, hat man Schwarzes gesehen, hat man Würmer gesehen, was sah man? Tupperdosen, da kann ich mich dran erinnern, die habe ich gesehen, aber du konntest da nicht genau gucken, irgendwie, was da drin ist oder so. Wie roch es denn? Wie tot, so Aas. Das Komische ist, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wir haben sie jetzt mit 4 Mann rausgetragen, an allen 4 Ecken. Ja. Wir haben es auf einen Anhänger gemacht und wir haben hier im Ort so einen Platz, wo man Holz verbrennen kann, so Äste und so drin. Und da haben wir halt Bauholz mitgenommen, so Reste, und haben die Gefriertruhe ausgekippt. Da kam dann einer mit dem Frontlader, mit dem Traktor, und der hat uns die so umgekippt, weil das konnte keiner von Hand machen, also es war so ekelhaft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann? Und dann haben wir das Holz draufgeworfen, haben das angesteckt, weil da, wer weiß, was da für Krankheiten drin waren. Also die Tupperdosen waren alle noch zu? Teilweise. Und teilweise war das Zeug auch so. Also man konnte aber nicht mehr erkennen, was das dann war. Das war einfach nur... Ach, das würde mich interessieren, wie es in dieser Tupperdose aussah nach 6 Jahren. Also ich habe es nicht aufgemacht. Da war was, vermutlich irgendwie Fleisch oder irgend sowas drin, ne? Also Fleisch war mit Sicherheit auch dabei. Die Frage ist natürlich jetzt, für wie ist das in dieser Gefriertruhe, die ja relativ luftdicht, ja, also ganz luftdicht nicht abgeschlossen ist, aber... Ich habe mir eingebildet, wo es jetzt da oben gelegen hat, dass ich in so einer Tupperdose so Erbsen und Möhren oder sowas erkannt habe. Also das war noch so grün und orange, also das war schon... Kommen da Würmer rein, zum Beispiel? Weiß man, also... Glaub ich eigentlich nicht, weil die Gefriertruhe an sich ist ja eigentlich schon luftdicht. Die stand ja da und die war ja zu, ja. Und wenn kein Sauerstoff mehr reinkommt, denke ich... Ja, und dann habt ihr alles verbrannt. Und das haben wir alles verbrannt. Und das Interessante ist, wenn ich mit meinem Hund da oben spazieren gehe, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, ich habe den Geruch jedes Mal in der Nase. Das ist jetzt schon so lange her. Es wird wahrscheinlich Einbildung sein, aber wahrscheinlich, ja. Aufgrund des starken Eindruckes, den du hattest, ne? Ja, also das war der bestialischste Gestank, den du je in deinem Leben erlebt hast. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Ich war in so einer häuslichen Pflege schon in meiner Ausbildung. Ja. Also da hat man auch schon viel erlebt und viel Gerüche kennengelernt. Mhm. Und in was für Zuständen manche Leute existieren und leben. Aber sag mal, in dem Raum, in dem diese Gefriertruhe stand, da roch es nicht, weil das so abgedichtet war. Da war schon, also man kam zur Garage rein und da hat man gemerkt, oh Mann, hier stinkt. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Aber den Geruch hast du rausgekriegt jetzt. Wir haben, das war mit Rigips verkleidet und mit Fliesen drüber gemacht. Der hat wohl auch selber so ein bisschen geschlachtet da hinten drin. Also deswegen gehe ich davon aus, dass auf jeden Fall Fleisch drin war. Aber du hast dich jetzt in dem Haus gut eingelebt? Wir haben alles rausgerissen. Alles rausgerissen und der Geruch ist nicht mehr im Haus. Nee, also es war auch wie gesagt nur in der Garage und in diesem Raum da hinten. Ja. Und das Rest ist weg. Also. Ja. Also das war noch eine Geschichte zu unserem schönen Thema Gerüche. Ganz genau. Danke für den Anruf. Okay, tschüss. Abend tschüss Guido. Tschüss. 1.31 Uhr und 29 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 32 und 25 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Meine Telefonnummer hier in Köln im Studio, kostenfrei für euch, 0800 5678 111. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir wieder ein festes Thema, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und das Thema morgen heißt Ertappt und aufgeflogen. Wobei seid ihr schon mal ertappt worden? Und was ist in eurem Leben schon mal durch einen Zufall vielleicht etwas ganz Gravierendes sogar aufgeflogen? Ertappt und aufgeflogen heißt das Thema morgen hier bei uns. Bei Domian. Und hier ist Frank. Frank ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo. Also ich habe ein Problem. Mhm. Erzähl. Also ich bin schwul. Ja. Und die Eltern meines Freundes haben uns beim Sex erwischt, also in deren Wohnung. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 18. Auch 18 Jahre. Und der hat jetzt auch eine eigene Wohnung und bei dem wohne ich jetzt, weil die Eltern meines Freundes nicht damit klarkommen, dass er schwul ist. Ach so. Deshalb ist er ausgezogen und er ist auch ausgezogen, nachdem die euch erwischt haben. Genau. Ja. Wie war denn die Situation, als die euch erwischt haben? Beschreib mal, erzähl mal. Boah, das wäre mehr peinlich als alles andere. Wir haben uns geschämt und ja, wir sind gleich zur Tür rein und wir konnten einfach nicht mehr. Wir mussten raus und... Wie lange liegt das jetzt zurück? Ja, ein Jahr. Ein Jahr. Ach, wie lange seid ihr zusammen schon, ihr beiden? 3 Jahre. 3 Jahre schon? Mhm. Hey. Und was habt ihr denn gerade gemacht, als die Eltern reinkamen, die offensichtlich auch nicht angeklopft haben? Ja, was macht man so in solche, wir lagen halt aufeinander und ja, also haben uns fertig geküsst und... Splitterfasernackt? Genau. Und wart richtig sexmäßig zugange? Genau. Und dann kommen die Eltern rein? Ja. Ohne anzuklopfen, ne? Nochmal bitte. Ohne anzuklopfen, ne? Ja. Ja, und da, was passiert da ganz genau in dem Moment? Ja, also wir haben zur Tür geguckt und wir haben sie gesehen, wie sie da standen und unsere Emotionen sind hochgepusht gewesen und wir sind einfach rausgerannt. Wir haben uns angezogen und einfach raus. Ohne Worte? Ohne Worte. Ohne Worte. Wir konnten diese peinliche Situation nicht anders ertragen. Mhm. Sind die denn, während ihr euch angezogen habt, sind die in dem Zimmer stehen geblieben? Ja, mein Vater ist gleich ab ins Schlafzimmer. Er wollte damit gar nichts zu tun haben. Er hat Moment, sozusagen. Reden wir jetzt von deinen Eltern? Ich habe das so verstanden, es ging um die Eltern deines Freundes. Ja, das ist richtig, ja. Entschuldigung. Also ich meine jetzt seine Eltern. Und die haben, also das, deren Vater, ja, das ist jetzt, ich bin aufgeregt, weil, ja, egal. Okay, also die sind da stehen geblieben, der Vater. Ja, der Vater ist ins Schlafzimmer gegangen und die Mutter ist halt ausgerastet und hat geschrien wild und wir sind dann einfach raus. Ja, wenn es nicht so ernst wäre, müsste man ja drüber lachen, ne? Ja. Ja. Jetzt ist der Freund ausgezogen, deshalb, weil die Eltern das nicht gebacken kriegen, dass der Sohn schwul ist. Ja, sie haben bis heute noch ein Problem damit und sie reden kein Wort mehr mit ihm. Mhm. Also schon ab und zu, wenn es um familiäre Dinge geht. Mhm. Aber er wohnt jetzt zurzeit bei mir. Er wohnt bei dir, hat aber auch eine eigene Wohnung. Nein, hat er nicht. Hat er jetzt nicht mehr, weil du gerade das gesagt hast. Ja, genau. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Jetzt lese ich hier gerade auf meinem Computerbildschirm, dass dein Freund auch bei dir ist im Moment. Ja, genau. Ob er denn auch mal eben ans Telefon kommt? Ja, alles klar. Mhm. Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Ja, mit dem Frank. Auch mit Frank? Ja, eigentlich der richtige Frank. Ach, es ist alles ein bisschen verwirrt bei euch. Ja, naja, ich habe ein bisschen Angst wegen meinen Eltern, weil ich gehört habe, dass sie die Show auch manchmal gucken. Ach so, verstehe. Naja. Ja, jetzt, was ist eigentlich der Grund, weswegen ihr angerufen habt, Frank? Ja, naja, ich will einfach wissen, was ich mit meinen Eltern machen soll, weil sie es echt nicht kapieren wollen. Und ich weiß, dass ich schwul bin und das halt meine Neigung ist. Und naja. Mhm. Du bist, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, du bist quasi jetzt ein Jahr von zu Hause schon weg. Nein, 3 Monate. Aber vor einem Jahr ist das passiert? Ja, genau. Ja. Und die Zeit, während du dann noch zu Hause gewohnt hast, war wie seid ihr denn miteinander umgegangen? Das war schlimm. Also meine Eltern haben mich mehr oder weniger gar nicht mehr für voll genommen. So. Also mein Vater sowieso, der macht eher Witze über Frauen und ist ein bisschen, weiß ich nicht, sexistisch in der Hinsicht. Und er kommt damit überhaupt nicht klar. Also ich weiß nicht, mit dem habe ich echt kaum mehr ein Wort gesprochen. Mhm. Meine Mutter hat nach einer Zeit versucht, ein bisschen wieder mit mir so Kontakt aufzunehmen, mir ein bisschen näher zu kommen. Aber das ist halt nicht mehr das Gleiche wie früher. So. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Ja. Als du dann ausgezogen bist, vor 3 Monaten, ja, war das mehr deine Entscheidung oder hat dein Vater dich gedrängt dazu? Ja, es war meine Entscheidung. Mhm. Die haben mich zwar nicht gedrängt, aber ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Nun sind 3 Monate vergangen. Wie ist der Kontakt zwischen deinen Eltern und dir jetzt in diesen 3 Monaten? Ja, das ist halt nur noch das Nötigste so. Also, wie mein Freund schon gesagt hat, wenn Familienfeste sind oder so, also in der Familie weiß das auch sonst keiner. Also, das sind nur meine Eltern und ich denke mal auch, die wollen, dass das geheim bleibt. Aber in der Familie wird es halt wirklich, mich zu outen und wirklich dazu zu stehen. Mhm. Ich will das gleiche Verhältnis haben wie vorher zu meinen Eltern. Ja. Wobei die Familie sicher schon sicher Gedanken machen wird, warum du jetzt nicht mehr zu Hause wohnst, ne? Die näheren Angehörigen. Ja, das war auch mein Ziel. Also was anderes blieb mir nicht übrig. Ich habe gedacht, das ist der letzte Weg, dass sie irgendwie. Und du sagst, es kann sein, dass die Eltern vielleicht sogar heute Abend diese Sendung hier sehen? Ja, genau, deswegen. Das wäre natürlich wunderbar, wenn die sehen würden. Dann könnte ich ja deine Eltern direkt ansprechen. Ja, stimmt schon. Aber ich denke mal, die haben damit wahrscheinlich halt ein Problem, weil ich mich hier oute und naja. Also wenn deine Eltern diese Sendung öfters sehen, müssten sie ja wissen, wie offen wir mit diesem Thema hier umgehen und wie offen ich damit umgehe, weil ich ja nun selbst schwul bin oder bisexuell bin und jeden, der hier anruft, gerade auch bei mit älteren Leuten, da immer gern drüber rede, dass sie halt die Kinder so akzeptieren sollen, wie sie sind. Ja. Also ich finde erstmal ein Kompliment, dass du mit deinen jungen Jahren jetzt deinen Weg so durchziehst und auch ausgezogen bist. Finde ich gut. Und wenn Eltern das nicht wenn sie es nicht anders kapieren, dann müssen sie es vielleicht so kapieren. Ja, aber ich will meine Eltern auch nicht verlieren und das tut mir echt weh, dass sie mich jetzt als einen anderen Menschen sehen, wo ich das ja eigentlich gar nicht bin. Mhm. Also hoffen wir mal vielleicht doch, dass deine Eltern heute Abend zuschauen und die haben dich ja nun längst erkannt an der Stimme und auch an der Geschichte. Dann würde ich gerne deine Eltern ansprechen und jetzt ihnen sagen, wenn, ich gehe mal davon aus, liebe Eltern von Frank, dass ihr euren Sohn eigentlich auch liebt und dass ihr das Allerbeste für euren Sohn wollt. Und das Allerbeste ist das, was er gerne möchte. Und wenn er eben einen Mann jetzt liebt, ist das für ihn das Allerbeste. Und da muss man die eigenen Moralvorstellungen, muss man halt dann auch über Bord werfen. Es ist euer Sohn, es ist euer Kind. Ja, also vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass wir es gehört haben. Ich hoffe es auch sehr, Frank. Drück die Daumen nicht? Und wenn du irgendwie ein Feedback bekommst, dann rufe ich noch mal an und dann können wir uns vielleicht ja nochmal unterhalten. Okay? Jetzt ist er weggeflutscht. Okay. Nicole ist dran und Nicole ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Nicole. Was ist dein Thema? Erstmal nur mal was ganz anderes. Ich möchte gerne der ersten Anruferin mein herzliches Beileid aussprechen. Das ist sehr nett von dir. Ja, weil ich fand das total traurig gerade und da wären mir auch beinahe die Tränen beigekommen. Mhm. Nee, weshalb ich eigentlich anrufe ist, ich habe am 14.07.2000 geheiratet und habe vor 3 Monaten das Gefühl gekriegt, dass ich lesbisch bin. Immer ihr Mädels? Ja, ich hatte vor 3 Tagen schon mal so ein Gespräch. Ich hatte das mitgekriegt. Da heiraten die jungen Mädchen. Du bist ja auch 18 Jahre alt und dann werdet ihr plötzlich lesbisch. Jetzt nochmal meine Grundfrage, warum hast du schon geheiratet mit 18 Jahren? Weil ich im Milit habe. Obwohl das auch ein großer Unterschied war, aber na gut. Ich habe ein Milit. Wie lange, ja, aber man muss ja nicht gleich heiraten, wenn man jemanden liebt. Wie lange wart ihr denn zusammen? Nicht allzu lange, 4 Monate. Das ist doch Wahnsinn, Nicole. Ja, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man mit 18 Jahren heiraten kann, wenn man erst 4 Monate mit jemandem zusammen war. Was hat dich denn zu diesem Heiraten getrieben? Das muss ja irgendeinen Impuls gegeben haben. Ja, es hat eigentlich keinen Impuls gegeben oder so. Es hat einfach nur was mit der Liebe zu tun gehabt. Verstehe ich nicht. Man kann doch mit der Liebe wunderbar mit jemandem auch so zusammenleben. Das ist doch nicht weniger Liebe. Ja, keine Ahnung. Na gut, also nun ist es passiert. Hast du geheiratet und danach hast du festgestellt, dass du eventuell oder vielleicht sogar sicher lesbische Neigungen auch hast. Ja, genau, weil ich habe eine Freundin und mit der bin ich auch schon jahrelang befreundet und sie ist auch lesbisch. Und wir hatten uns am Montag lang getroffen und es sind auch keine Sexualitäten oder so passiert, sondern wir haben nur zusammen geknutscht. Und jetzt habe ich meinen Mann vor 2 Wochen davon gebeichtet, sage ich mal insofern. Weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass er es in dem Punkt auch wissen sollte. Weil Vertrauen ist ja in dem Punkt das Wichtigste. Ja. Ja, und da ist mein Mann nicht so ganz fröhlich drüber gewesen. Da hat er ein bisschen durchgedreht. Und da hat er dann gesagt, dass er jetzt am besten die Scheidung einreichen will, weil er damit nicht klarkommt. Wie ist denn dieses Verhältnis jetzt zu der Freundin? Wie würdest du das denn beschreiben? Ja, das Verhältnis ist eigentlich noch ganz gut. Wir haben uns heute zum Beispiel auch getroffen. Und mein Mann, der war heute auch nochmal bei mir, weil ich wohne jetzt erstmal von ihm auseinander. Weil ich habe gesagt, ich brauche erstmal so meine Zeit, wo ich selber erstmal kleiner Birne werde. Und mein Mann hat selber gesagt, dass ich soll mich in Ruhe entscheiden, für wem ich mich entscheide. Aber du bist doch nicht verliebt in die Freundin. Oder doch? Ich sag mal, jetzt, wenn ich sie sehe, habe ich Herzklopfen. Ich habe Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch. Und ich weiß nicht. Also leicht verliebt vielleicht doch. Ja, doch. Würde denn die Freundin mit dir eine Beziehung eingehen wollen? Ja. Sie hat auch gesagt, sie lässt mir noch Zeit. Sie hat gesagt, ich kann mich entscheiden, zu wem. Und falls ich mich für meinen Mann entscheide, dann würde trotzdem weiter in die Freundschaft bleiben. Gut, das sind immer so schöne Sprüche. Ob das dann auch realistisch ist und machbar ist, ist eine andere Frage. Ja, klar, das stimmt. Wie sieht's denn jetzt in dir aus? Was sagt dein Herz denn? Ja, das ist ja das Problem. Tja. Das Herz sagt zwar, bleib bei deinem Mann, weil schließlich habe ich ihn ja geheiratet aus Liebe. Sagt das das Herz oder sagt das die Vernunft? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Sag mal noch die andere Seite. Also, ich habe den geheiratet, das ist mein Mann. Und die andere Seite? Ja, die andere Seite sagt auch, ich würde gerne bei der Freundin bleiben. Weil ich kenne halt die Freundin etwas länger, ne, und ich weiß, ich habe auch sehr viel Zuneigung zu ihr. Weil ich vertraue ihr und ich weiß nicht, mein Mann hat auch in den letzten Monaten sehr viel Scheiße gebaut und da ist ein bisschen das Vertrauen auch gebrochen. Ja, und deswegen. Wie war das in puncto Sexualität? Hast du in den letzten Monaten noch gerne mit deinem Mann geschlafen? Nein. Auch nein. Nicht mehr? Nein. Hast du, wenn du mit deinem Mann geschlafen hast, an die Freundin gedacht? Ja, einigermaßen schon. Teils, sag ich mal. Manchmal habe ich an meine Freundin gedacht, manchmal habe ich dann auch an meinen Mann gedacht. Und ab wann hast du keine Lust mehr, also nicht mehr so richtige Lust gehabt, mit deinem Mann zu schlafen? Und seitdem ich mit meiner Freundin das erste Mal geknutscht habe. Seitdem schlagartig, dann hat sich das seitdem verändert. War das Feierabend. Und du hast gerade noch gesagt, dass das Vertrauen auch ein bisschen kaputt gegangen ist zu dem Mann, weil da gewisse Dinge schiefgelaufen sind. Ja, ja. Es waren auch keine leichten Dinge in dem Punkt, weil da sind Schlägereien mit zugekommen und alles drum und dran. Klingt ja fast so, als wärst du nicht mehr so sehr nah an deinem Mann, was du mir jetzt gerade beschreibst. Kein großes Vertrauen, keine Lust am Sex. Nee, ich würde schon gerne mit ihm verheiratet bleiben in dem Punkt, weil ich versuche immerhin noch die Ehe in dem Punkt schon ein bisschen zu retten. Was macht denn die Ehe überhaupt noch aus? Was ist denn gut und was ist positiv? Ja, was ist positiv? Ich kann mit ihm trotz den ganzen Problemen, was passiert ist, vernünftig noch mit ihm reden. Er hört mir auch zu. Gut, das macht meine Freundin zwar auch. Gut, das macht ihr guter Freund ja auch, ne? Ja, klar, das stimmt. Und ich weiß nicht, die Liebe. Also du hast, würdest du schon so sagen, dass du ihn nach wie vor liebst? Ja. Ja. Tief liebst? Ja, das auf jeden Fall. Und warum hast du dann keine Lust mehr mit ihm zu schlafen? Weiß ich nicht. Weil ich schätze mal, dass ich einfach zu viel im Kopf habe, weil ich erstmal klar werden muss, was ich jetzt allgemein will. Ob ich jetzt mit der Freundin weiter eine Beziehung führe und die Scheidung von meinem Mann durchziehe oder ob ich jetzt mit meinem Mann zusammen bleibe. Wenn du die sexuelle Erfahrung vergleichst mit der Freundin und mit deinem Mann, was ist für dich tiefer? Was ist, macht dich mehr an? Was ist elektrisierender für dich? Ich schätze mir eher meinen Mann. Weil ich hatte öfters mit meinem Mann schon Sex und deswegen. Also sehr diffus, ne? Ja. Aber nun sagt er ja schon, du musst dich entscheiden. Sonst kann er so nicht weiterleben. Ja. Hat er dir ein Ultimatum eigentlich gesetzt? Ja, ich sag mal nicht Ultimatum. Er hat gesagt, wenn ich auf jeden Fall bei meiner Freundin bleiben sollte, dann würde er auf jeden Fall die Scheidung einreichen. Jetzt und er hat ja auch damit gedroht, dass er sogar mit dreckiger Wäsche wäscht. Mit was? Mit dreckiger Wäsche? Mit dreckiger Wäsche, ja. Hört sich auch nicht so gut an. Aber er ist natürlich wahrscheinlich auch gekränkt, dass du bist ihm ja fremdgegangen. Ne? Ja klar, das verstehe ich auch. Das habe ich ihm ja auch gesagt. Ich habe mir auch gesagt, dass ich ihm das gar nicht böse nehme. Es stimmt, dass ich in dem Punkt einen Fehler gemacht habe. Du bist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal aus eurer ehelichen Wohnung ausgezogen. Genau. Und wohnst alleine? Nee, ich wohne mit einem Bekannten. Bei einem Bekannten? Ja. Jetzt muss ich meine Regie mal bitten, irgendwas rückgängig zu machen, weil ich... Ja, jetzt hat es ja geklappt. Das ist natürlich erst eine Situation, ne? Weil letztendlich musst du und dein Herz in den tiefsten Tiefen muss entscheiden, wen liebe ich mehr und zu dem Menschen musst du gehen. Ja, das weiß ich. Und das ist ja wieder das Problem. Ja, vielleicht wäre es ganz, ganz klug, Nicole, wenn du erstmal von beiden ein bisschen auf das Abstand nehmen würdest und auf Distanz gehen würdest. Ja, damit habe ich auch schon überlegt. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal bei meinem Kollegen die Wohnung gesucht. Also ich glaube, dass du bist ja ziemlich durcheinander, merke ich auch. Ne? Ja. Die Gefühle gehen hin und her und kreuz und quer. Und wenn dein Freund und auch dein Mann dir so viel zubilligen, dass du mal ein bisschen zu dir selbst kommst, wäre das vielleicht das Klügste, mal ein paar Wochen oder ein paar Monate ins Land streichen zu lassen, damit man selbst so mal einen klaren Kopf kriegt. Ne? Ja klar, das stimmt schon. So würde ich es mal angehen. Ja, ich liege auch teilweise sogar nachts wach hier im Bett und bin am Überlegen, was machst du denn jetzt? Ne? Weil ich habe in dem Punkt auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt bei der Ehe bleibe, dass da wieder weiterhin die gleichen Probleme passieren. Und dass ich dann halt, wenn ich doch zu meiner Freundin hingehe, weil ich würde ja gerne noch weiterhin in guten Kontakt mit meinem Mann bleiben. Das sind Sachen, die man natürlich erstmal besprechen muss. Aber letztendlich muss das Gefühl entscheiden. Ne? Wo gehört mein Herz? Ja, das stimmt. Lass dir mal ein bisschen Zeit und dann entscheide es. Und rede mit den beiden. Du kannst ja mit beiden gut reden. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, mach weiter so. Dankeschön. Stefanie, guten Morgen. Ja, hi, Domian. 23 Jahre alt. Ganz genau. Stefanie, was ist los? Ja, was ist los? Ich bin alleine, ständig, irgendwie, finde auch keinen Mann, der bei mir bleiben möchte. Du armes. Ja. Du armes Ding. Bin ich. Ja, aber selbst mit Leid, das ist nicht so gut. Nein. Ich bin zwar Pessimistin, aber so schlimm dann doch nicht. Du bist Pessimistin so von Hause aus? Ja, so ein bisschen. Mittlerweile. Aha. Mittlerweile dann doch, ja. Ist das der Grund, weswegen du mich anrufst? Ich krieg keinen Mann. Domian, Hilfe, ich krieg keinen Mann? Auch, ja. Und dass ich auch damit Probleme habe, dass ich auch beim Sex auch keinen Orgasmus kriege. Noch nie bekommen hast? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich glaube, das wird man mitbekommen. Ich glaube auch, das kriegt man so mit, wenn man einen Orgasmus kriegt. Ja. Mit dir alleine auch nicht? Nicht, dass ich wüsste. Nein, also es macht mir zwar Spaß, aber jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, hey, das sind voll die überragenden Gefühle, Lichter, Regen und sonst was. Also ich fasse zusammen, kein Mann und kein Orgasmus. Das auch, ja. Das heißt, jetzt muss was passieren. Genau. So geht das nicht weiter mit der Pessimistin Stefanie, 23 Jahre alt. Genau. Hattest du denn schon mal einen Freund, der, dass die Beziehung ein bisschen länger dauerte? Nur mit meinem allerersten, die war 10 Monate. Das war auch der erste, mit dem ich Sex hatte. Mhm. Der war allerdings schlecht. Aha. Der war wirklich schlecht. Mhm. Wie alt warst du da? Ich war damals 18. Und seitdem ist ihm nichts mehr gelaufen? Wie jetzt gelaufen? Ja, also mit Männern und ein bisschen... Doch, ich hatte seitdem ziemlich viele Männer kennengelernt. Aha. Jetzt in kürzeren Beziehungen und auch, weil ich natürlich versuche, Männer kennenzulernen, ich über Kontaktanzeigen und auch Datinglines Männer kennengelernt habe. Ah, also bist du sehr aktiv. Ja, ich versuche ja halt Leute kennenzulernen, weil ich wenn ich in die Disco gehe oder so, bin ich einfach zu schüchtern, selbst jemanden anzusprechen. Mhm. Also deshalb die anderen Wege. Ja, genau. Mhm. Genau, weil es halt so, wenn man jemanden erstmal nicht sieht, eben leichter ist da zu reden, ne? Aber wenn du so viele Sachen schon unternommen hast, da war kein einziger dabei, der schon interessant war und wo du dachtest, da könnte man vielleicht ein bisschen was aufbauen? Natürlich, nur das Problem ist, ich rede selbst ungern über meine Gefühle oder kommuniziere in der Hinsicht nur relativ wenig. Und bei den Dates, ja, die sind dann entweder so abgelaufen, ja, man ist gut ins Kino gegangen, essen gegangen, hat irgendwas anderes Nettes unternommen, man war sich eigentlich sympathisch. Entweder ist es so abgelaufen, ja, man meldet sich, man hat nie wieder was von ihm gehört. Oder die waren direkt darauf aus, ja komm, spring mit mir ins Bett. Dann hat man erstmal Nein gesagt, natürlich bei den ersten Dates oder so. Aber wenn du sagst, man meldet sich, das heißt ja nicht, dass der Mann sich unbedingt melden muss. Ne? Nein, aber wenn ich mich dann gemeldet habe, ne, dann erwartet man ja irgendwann, dass der sich auch anruft. Ich kann ja nicht irgendwie 10, 20 Mal bei dem anrufen. Das ist völlig richtig. Und also, habe ich ja auch immer die Rechnung, dann auf den Sitz bleib ich ja dann sitzen. Der gibt mir ja dann kein Geld dafür, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Die Rechnung zum Telefonieren? Auch, ja. Ich meine, wenn ich ihn immer anrufe, irgendwann sollte er ja auch mal anrufen. Ne? Klar, also da kommt schon einiges zusammen. Bist du geizig? Nein. Nein, weil ich jetzt, ich wurde geizig, witterte gerade so, wenn sie so mit Telefon, das ist sicher auch ein paar Pfennige. Und nur, ich sitze auf meinen Rechnungen dann. Ich meine, ich bin in der Ausbildung war bis vor kurzem in der Ausbildung, habe eine eigene Wohnung und ein Auto. Da guckt man aufs Auto. Schon ein bisschen aufs Geld. Ich meine, ich hab Rechnungen zusammengerechnet, weil ich ja noch ein Handy habe, manchmal von 300 Mark im Monat. Das ist viel Geld, allerdings. Also das hört sich nicht nach Geiz dann unbedingt an. Nicht unbedingt, nee. Das ist viel Geld, das ist wirklich wahr. Deswegen. Stefanie, du gehst in Diskotheken, aber du sprichst ja keine Männer an. Nein. Hast du Freundinnen? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Ich komme mit Frauen nicht klar, aber absolut gar nicht. Und auch von der Schule habe ich ja keine Freunde, da galt ich immer als Streberin. Hast du denn ein paar Kumpels vielleicht? Ah, Bekannte habe ich ganz viele. Ganz mein Bekanntenkreis ist riesengroß. Das heißt, du hast genügend Leute, um auszugehen? Also sagen wir es mal so, in Diskotheken oder so, da gehe ich meistens alleine weg. Also da bin ich eigentlich grundsätzlich alleine. Eher. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Du bist eigentlich ein sehr, sehr vitaler Mensch, aber es funktioniert einfach nicht. Könnte man sagen, du hast einfach Pech gehabt bisher. Also es ist echt furchtbar. Ja, und wie gesagt, bei diesen ganzen Blind Dates, wenn man denen dann gesagt hat, nee, man geht nicht mit ihnen ins Bett, man nie wieder was von gehört. Und ja gut, bei einigen Männern, weil sie einem dann auch gefallen haben, hat man dann ja gesagt und dann hat man auch nie wieder was von ihnen gehört. Vielleicht solltest du, da du ja eigentlich nicht so schüchtern wirkst, doch mal noch vielleicht eine andere Strategie fahren, dass du, wenn du Leute in Kneipen, Cafés oder Diskotheken, Männer interessant findest, dass du doch von dir aus aktiv auch wirst. Das Problem ist, dass ich halt dann immer zu viel nachdenke. Ich denke dann immer, oh, der hat bestimmt eine Freundin, der sieht so gut aus. Und wenn ich ihn dann anspreche, dann kommt mir die wie eine Folie entgegen. Nein, das kannst du ja ein bisschen beobachten, ob der alleine da ist und nicht mit einer Frau. Ja, nur wenn ich dann beobachte ich lange und dann ist er weg. Ja, dann musst du das halt ändern. Ne? Du hast gerade gesagt, ich bin eine Pessimistin, aber ich möchte nicht im Selbstmitleid untergehen. Das ist so schwer. Ja. Aber dann darf man auch nicht jammerig an die Sache gehen. Ja, ich hoffe natürlich immer, dass mich jemand anspricht. Ja, aber so geht das nicht. Der Märchenprinz kommt vielleicht doch nicht so einfach so auf dich zu. Da musst du auch mal ein bisschen was dazu tun. Ja. Also das ist so ein Ding, finde ich, dass du unbedingt selbst da ein bisschen mehr Gas geben musst. Mhm. Unbedingt, Stefanie. Und wenn du ab und zu auch mal dann eine Niete ziehst oder es funktioniert nicht oder du erlebst da was Blödes, das gehört dann halt dazu. Mhm. So what, ne? Ist egal. Ja. So, und dann musst du dich auch um deine Sexualität ein bisschen kümmern. Also mich macht das schon sehr stutzig, dass du als junge Frau bei der Selbstbefriedigung keinen Orgasmus hast. Nee, also ein gutes Gefühl halt, aber... Aber du meinst nicht, die Welt zerplatzt vor Freude? Nee. Mhm. Sagen wir es mal so, einmal habe ich vielleicht das Gefühl gehabt, aber da bin ich mir nicht so sicher. Geh mal in Frauenbuchladen. In Frauenbuchladen gibt es viele gute Literatur über die weibliche Onanie. Mhm. Kauf dir mal ein Buch, wie mache ich's mir am allerbesten selbst, als Frau. Ich kann dir das ja jetzt hier nicht so erklären. Dann explodieren zwar die Einschaltquoten, aber ich sitze das letzte Mal hier. Also. Denn das finde ich auch wichtig, dass du erstmal ein gutes Gefühl zu deinem Körper hast und dass das mit dir selbst auch führt. Oh, ich bin mit meinem Körper eigentlich ganz zufrieden. Ja, aber das muss halt auch funktionieren. Also Männer ansprechen in der Kneipe, Frauenbuchhandlung, gutes Buch kaufen zur Selbstanleitung und dann gucken wir, ich hoffe, dass es dann vorangeht. Ja, hoffe ich mal auch. Kopf hoch, Stefanie. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Conny haben wir noch, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. So. Also mein Thema ist Bulimie. Und zwar habe ich letztes Jahr meinen Freund kennengelernt, mit dem bin ich jetzt auch noch zusammen. Mhm. Also ich gebe jetzt ein bisschen Gas, ja, nicht mehr viel Zeit. Mhm. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre lang bulimisch. Das war psychisch bedingt. Also nicht, dass ich mir zu Dickkopf vorgekommen bin oder so, sondern familiäre Einwirkungen. Und das hat sich bei mir, ich habe halt alles runtergeschluckt, alles Schlechte drücke ich mal so aus und dann kam das bei mir halt beim Essen wieder raus. Und ist dann speiübel geworden. Ich bin dann auf die Toilette und ja. Hast du es erbrochen? Ja, ich habe aber, das ist also nichts mit Finger oder so, das kam einfach raus bei mir. Mhm. Und ja, das ging dann bis zu so einem Zeitpunkt, wo ich dann nur noch ein Gewicht von 39 Kilo hatte. Ach du lieber Himmel, ja. bei welcher Größe? Also ich bin nur 1,61 Meter. Mhm, und da bin ich morgens zusammengebrochen. Also ich bin aufgestanden, ich bin ein paar Schritte gegangen und in meinem Zimmer stand noch ein Schaukelstuhl und hat Schuss gemacht und ich bin umgefallen. Also ich lag dann auf dem Boden. Ich habe, also so wie wenn man in Ohnmacht fällt halt. Ich habe nichts mehr gesehen, ich war schwarz. Und ich habe dann halt gemerkt, du musst jetzt atmen sozusagen, weil ich nicht mehr geatmet habe. Und ich weiß auch nicht, wie lange das gedauert hat. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann wieder wach geworden und das ist so ähnlich gewesen, wie wenn man aus einem Tunnel rausfährt. Ich weiß auch nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, also jetzt musst du zunehmen. Und weil ich war auch total flach wie ein Brett und war nichts mehr dran und ich habe mir so auch nicht mehr gefallen. Und habe ich mich halt gezwungen, wenigstens ein bisschen was drin zu behalten. Mhm. Und das hat dann halt auch geklappt. Mhm. Ich habe da ein bisschen zugenommen. Mit meiner Mutter habe ich auch drüber gesprochen, obwohl ich das habe auch versucht halt zu verheimlichen, weil also von der kamen dann halt auch so also Sprüche, weil ich habe doch 5 Geschwister, kamen so Sprüche wie, ja, wenn es eh rauskotzt, dann brauchst du doch gar nicht zu essen, damit die anderen noch was haben und so, weil so Conny, viel Geld haben wir ja auch nicht gehabt. Ich mache mal einen Vorschlag, ich habe ja so die Einstiegsproblematik verstanden. Was ist der Grund deines Anrufes? Also ich wollte erzählen, wie ich das, also die Bulimie dann überwunden habe. Mhm. Jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Jetzt gerade läuft unsere Sprechmusik. Sehr schade. Aber trotzdem, sagen, wir haben ein paar, so eine halbe Minute haben wir noch. Leg mal los. Wie hast du es letztendlich dann, was waren die Hauptdinge, weswegen du es geschafft hast? Also mit meinem Freund, mit meinem jetzigen, der ist wohlgemerkt 34. Mhm. Mhm. Und ich habe mit dem viel geredet, sehr viel. Und das ist immer besser geworden. Und als ich dann letztendlich im September dann zu ihm gezogen bin, war das dann ganz weg. Ganz weg? Es gibt also auch keine kleinen Rückfälle. Nein. Nur muss ich sagen, bei Bulimikerinnen, sage ich mal so, denke ich, besteht immer die Gefahr auf einen Rückfall. So bei Alkoholikerinnen. Also wenn man Probleme hat oder sowas. Hast du den Eindruck, dass letztendlich die gute Beziehung und die Liebe zu deinem Freund das bewirkt hat? Ich denke schon, weil das kam vorher durch das familiäre Verhältnis. Deswegen mit meiner Mutter habe ich auch keinen Kontakt mehr. Möchte ich auch keinen mehr haben. Kann wirklich sein, dass das ganze Leben dadurch so verändert wurde, dass die Ursache einfach weg war, ne, für die Bulimie. Ah ja, also meine Mutter, meine Eltern sind ja auch geschieden und dadurch, ich war das erste Mal seit 10 Jahren wieder richtig glücklich. Das ist ganz wunderbar. Conny, jetzt müssen wir Schluss machen. Auf dass du ganz lange mit deinem Schatz glücklich bleibst. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. In der Technik Gunther Papperitz. Und morgen heißt unser Thema ertappt und aufgeflogen. Wann seid ihr schon mal ertappt worden oder was ist aufgeflogen? Bye bye, bis morgen. Ciao.